Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klassen. Oscar Wilde. Was ist komisch? Kaum ist man im Urlaub, sehnt man sich nach zu Hause. Und kaum ist man wieder zu Hause, sehnt man sich nach dem nächsten Urlaub. Oder nach dem letzten, stimmt. Einfach komisch. Aber Urlaub hat seine Vorteile. Ich würde sagen, summa summarum mehr Vorteile als Nachteile. Ja, und die wären? Zum Beispiel, was wir so täglich machen. Trinken und denken und ständig dem Geheimnis des Weiblichen auf der Spur. Ja, das stimmt. Denken tut gut. Man kommt ja sonst auch nicht so oft dazu. Das Schwimmen soll ein Berliner Journalist erfunden haben. Hast du das gewusst? Nee, aber jetzt, wo du es sagst, scheint mir das doch plausibel. Auf jeden Fall ein Grund mehr, nicht zu schwimmen. Berliner habe ich noch nie gemocht. Tatsächlich? Nicht wirklich, aber schon irgendwie nie. Nichts los hier. Findest du? Ja, schon. Ich nicht. Ist doch mehr los als gestern um diese Zeit, oder? Das ist auch wieder richtig. Schau mal, die Blonde. Wo? Welche Blonde? Welcher Blonde? Die im roten Bikini natürlich. Ja, die ist doch nicht blond. Ja, was denn? Ja, auf jeden Fall nicht blond. Sagen wir mal, aschig. Aschig? Ja, ziemlich aschig. Nachtblond. Nachtblond? Meinetwegen. Aber der Bikini, der ist pink. Nein, der ist nun wirklich nicht pink. Na gut, dann eben rot. Siehst du die schwarze da hinten? Die ist nicht schlecht. Schwarz? Wo? Schwarz ist immer gut. Die brauche ich gar nicht zu sehen. Geht mir nicht unähnlich. Hörst du das Meer? Nicht die Bohne. Ein schrecklicher Gedanke jetzt am Meer bei dieser Hitze. Schrecklicher Gedanke. Stell dir vor, wir säßen jetzt nicht unter dieser Markise. Ekelhaft. Die Sonne ist der natürliche Feind des Menschen. Zumindest des denkenden Menschen. Das Denken braucht die Überdachung. Und wenn wir schon hier sind, den Blick auf den Swimmingpool. Ja, und damit die Kühle. Genau. Wie wär's mit Trinken? Hab ich da richtig gehört? Ja, sicher, klar. Große oder kleine? Große oder kleine, was? Schorle natürlich. Denk ich Schorle, denk ich große. Kellner! Schrei doch nicht so, steht doch fast direkt neben dir. Großartig, als hätte ich ihn gerufen. Dasselbe wie gestern und vorgestern, die Herren. Wir trinken nie dasselbe. Aber wenn Sie schon fragen, ja. Um also praktisch zu werden... Eine große Pfälzer Schorle für meinen Freund und mich. Kein Problem, die Herren. Das wäre ja auch noch schöner. Sag mal, spinnst du eigentlich? Wieso? Ich wollte doch gar keinen Pfälzer. Wieso? Woher willst du wissen, was du willst? Auch wieder wahr. Denken ist Glückssache. Nicht, wenn man trinkt. Also der Punkt geht an dich. Alle Achtung, so ein Satz. Vor der ersten Schorle. Guck dir mal den Kellner an. Der rennt wie eine Assel. Sieht aus wie eine männliche Nonne. Selig sind die Armen im Geiste. Denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Der Kellner. Ein glücklicher Beruf, wenn man ständig gerufen wird. Du kannst dir denken, was du willst, aber für mich ist Kellner der personifizierte Ausdruck für Anzug auf der Stange. Genau. Zu Ende gedacht ist er im Grunde genommen... Die Antwort des Menschen auf das Diktat der Sprache. Korrekt. Ich finde, wir steigern uns. Logisch, dazu sind wir ja hier. Ich denke, wir sind im Urlaub. Ja und nein, Urlaub ist die Steigerung von Arbeit und Leben. Ja, von Arbeit schon, aber eigentlich wollten wir ja Urlaub vom eigenen Ich machen, also vom Leben. Auch wieder wahr. Aber dazu müssten wir natürlich wissen, wer wir sind. Aber das spielt doch im Urlaub keine Rolle. Oh, sag das nicht, schließlich kann man nie wissen. Außerdem ist mir das Unbekannte allemal lieber als der Typ da mit der Zahnlücke. Meinst du den Lackel mit der Strähne? Genau den. Ich schätze, der hat derartig viel mit seiner Zahnlücke zu tun, dass er sonst zu rein gar nichts kommt. Und glotzt jeder Schlampe nach. Überhaupt kein Bewusstsein von der Frau als Frau. Wie will der Mann bloß Mann sein? Eigentlich habe ich ja keine Veranlassung, den Lackel zu hassen, aber ich tue es trotzdem. Gott sei Dank. Der Hass ohne Veranlassung ist der einzig wahre Hass. Wie überhaupt das Grundlose, das schlechthin Wahrhaftige ist. Und deshalb erst wirklich. Schön, wie du das Wahre mit dem Wirklichen verbunden hast. Ja, ja. Das Verbinden ist nicht eine Sache der Präsenz. Ah ja. Der Kellner bringt die Schorle nie. Abwarten. Abwarten. Außerdem stört's mich gar nicht. Unter der Markise ist's auch nicht anders als im richtigen Leben. Da stößt man auch nur auf Defizite. Außer beim Geld. Da ist das Defizit die Vorstufe des Reichtums. Genau. Und das wird der Lackel nie begreifen. Zuhältertyp und gleichzeitig bettelarm. Grauenhaft. Und von Selbstmordgedanken so weit entfernt wie vom Reichtum. Ist ja auch kein Japaner. Wo der Japaner Seppuku begeht, geht der Deutsche in Pension. Ist das Leben schön. Wie sterben. Nur schöner. Und länger. Sehr zum Wohl, Herr. Zum Wohl, der gute Alkohol. Ich kann schon aus reiner Anschauung getrunken werden. Na, na, na. Behalt's bloß bei dir. Also, du machst vielleicht ein Theater. Meinst du, vielleicht immer das extra? Ja, irgendwie schon, damit alle hergucken oder sogar herkommen. Da, was hab ich gesagt? Schon kommt so ein Depp. Hoffentlich ist es kein Arzt. Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht die Uhrzeit? Nicht mal eine Uhr. Entschuldigung, ich habe ja nur gefragt. Ich kann Ihnen ja auch die Uhrzeit sagen, obwohl ich sie nicht habe. Und nicht mal eine Uhr. Ach was? Obwohl ich nicht in der Sonne sitze, weil ich es hasse, in der Sonne zu sitzen. Kann er Ihnen die Uhrzeit sagen? Weil er sie nach dem Sonnenstand bestimmen kann. Außerordentlich. Und zwar ist es jetzt genauso spät wie gestern um diese Zeit. Genauer 10 nach 10. 10 nach 10. Erste Schorle. 10:30, zweite Schorle. Alles nach dem Stand der Sonne. Außerordentlich. Ja, wollen Sie etwa noch mehr wissen? Nein. Danke, vielen Dank auch. Entschuldigung. Eine Uhr im Urlaub. Kommt bestimmt aus Nürnberg. Oder Fürth. Ja, was sonst? Oh, wie das schaut. Da könnte ich schon aus reiner Freude blau werden. Kein Wunder. Schließlich ist hier alles blau. Allein, wenn ich an das Meer denke. Oder an den Himmel über der Markise. Blau ist im Grunde die einzige Farbe. Selbst das Grün ist hier blau. Das Blau haben die Romantiker erfunden. Nein, das ist Quatsch. Schon im Mittelalter gab es die weiß-blaue Jungfrau. Ja, sage ich doch. Das ganze Mittelalter war ja die Romantik. Ja, das stimmt. Das kann man so sehen. Bei Blau denke ich im Übrigen in erster Linie an die weißhäutige Kellnerin in der Hafenbar. An die denke ich bei jeder Farbe. Blasse Haut, rote Lippen, silbrige Fingernägel, kaffeebrauner Sex, die totale Frau. Eine Sphinx, sozusagen. Du denkst heute erstaunlich großräumig. Hm? Ja, erst das Mittelalter und jetzt auch noch Ägypten. Wir könnten ja gleich mal zur Hafenbar gehen und kontrollieren, was da los ist. Hängen wahrscheinlich alle in Trauben da rum und trauern den vergebenen Chancen bei der Kellnerin nach. Wahrscheinlich. Deshalb würde ich vorschlagen, lieber hier im Hotel Henry zu bleiben. Das ist letztlich die beste Kontrolle. Und außerdem stellen wir unseren täglichen Rhythmus nicht. Gut, handeln wir nach dem Motto, suche nicht das Böse, es findet dich sowieso. Richtig. Mit der weißhäutigen Kellnerin ist ohnehin alles entschieden. Trauben hin, Trauben her. obwohl sie uns gehört, bleiben wir lieber besitzlos. Wie Diogenes. Mit der Einschränkung, dass wir das Hotel Henry der Tonne vorziehen. Obgleich das Hotel Henry mir manchmal wie eine Tonne vorkommt. Ja, ja, klar, das ist ein antiker Charme. Wie findest du denn den Schenkel da drüben unter der Dusche? Nur den Schenkel. Geil. Ja, siehst du ihn auch wirklich? Na, logisch. Und jetzt, siehst du die Handhaltung? Klar. Auch geil, was? Mir fehlen die Worte. Ich muss einen Beruhigungsschluck nehmen. Auch der Rücken ist ziemlich großartig. Der Rücken ist fast immer großartig. Er ist die größte Fläche des Körpers. Vielleicht sogar dessen schönster Teil. Berückender als jedes Gesicht. Schau mal, die hat gemerkt, dass wir über sie reden. Ja, merken sie ja alle. Meinst du? Ach, sowieso. Ist ja auch nichts dabei. Wir erkennen doch nur. Uns ist die Erkenntnis das Wichtigste und nicht die Handlung als Handlung. Wie wahr. Und jede Frau will schließlich nur eines: erkannt werden. Eben. Wobei mich an der unter der Dusche nur stört, dass sie nicht schwarz ist. Naja, fast schwarz. Aber eben immer noch nur braun. Tja, braun reicht eben nicht. So ein Verrückter. Könnte einem glatt den Urlaub versauen. Wären wir weniger liberal, also eher so wie früher, läge das Gerät jetzt im Swimmingpool. Samt Mann. Logisch. Hast du schon mal ein herrenloses Radio im Wasser gesehen? Ja. Ach was, ich nicht. Dein Glück. Das Frühstück war letztes Jahr besser, findest du nicht? Nein, da verwechselst du was. Was? Nicht das Frühstück. Die Gäste waren besser. Stimmt. Wenn ich nur an diesen missratenen Zehnjährigen denke, der Coram Publico behauptet, das Eigelb würde hier nicht so heiß wie zu Hause. Grässlich. Wäre das mein Kind, würde ich mich schämen. Sei froh, dass du keine Kinder hast. Du müsstest dich schämen. Würde der Junge mit dem kalten Eigelb sich ein bisschen bewegen, dann gäbe es keine Probleme. Mit so einer soll man unsere Rente einfahren. Gott sei Dank erleben wir das nie. Ja, wer weiß, sportlich wie wir sind. Die Jungs von heute leiden alle an innerer Verschlampung. Aber kein Wunder bei den Müttern. Die denken ja sowieso nur an das eine, an Männer für ihre allein verzogenen Kinder. Na, das kann man ihnen ja irgendwie auch nicht verdenken. Warten das ganze Jahr darauf, dass endlich einer kommt. Ja, na und? Nur der Wartende liebt. Aber diese Frauen lieben ja nicht. Eben. Man merkt eindeutig, dass Frauen keine Männer sind. Immer so im vorgetäuschten Friedenszustand. Mhm. Und was kommt dabei raus? Ihre Kinder verderben einem das Frühstück. Naja, ist auch irgendwie egal. Wegen dem Frühstück sind wir schließlich nicht in Urlaub gefahren. Ja, teilweise schon. Ja, aber was ist das Teil gegen das Ganze? Immerhin das Teil Ganze. Also, nehmen wir noch ein ganzes Teil. Hm? Ich nehme noch eine Schorle. Du auch? Ja, ja, aber ich bestelle selber. Eigenverantwortung. Prost. Kellner, noch eine Schorle. Für mich auch, bitte. Bei dem Krach versteht man seine eigene Bestellung nicht. Das wäre ja nicht so schlimm. Schlimmer, wenn der Kellner sie nicht verstehen würde. Nicht auszuhalten. Schon als Gedanke nicht. Bei dem bin ich mir sowieso nie ganz sicher, ob er weiß, was man will. Selbst wenn ich Schorle bestelle und er Schorle bringt. Das macht doch nichts. Wir sind schließlich hier, um Erfahrungen zu sammeln. Stimmt. Glatter Punkt für dich. Nur Erfahrung vertreibt meinen Durst nicht. Ja, aber da kommt er doch. Wer? Die schwarze Asse. Wer? Der Kellner. Als hätten wir ihn gerufen. Die Herren? Zwei Schorle bitte und beide in Eigenverantwortung. In was bitte, die Herren? Ach, nichts. Nichts? Doch, Mann, Schorle, Morle, eine für ihn, eine für mich. Ich eile, die Herren. Es wäre nett, wenn Sie zurück sein könnten, bevor wir verdurstet sind. Ich gebe mein Bestes, die Herren. Eigentlich ein netter Kerl, deine Assel. Im Sprint unter ferner Liefen. Wer weiß, vielleicht hat er eine böse Mutter gehabt. Soll ja bei Kellnern öfter vorkommen. Na, freiwillig wird doch keiner Kellner. Dann schon eher Wirt. Genau. Entschuldigen Sie, können Sie mir nochmals den Sonnenstand in Uhrzeit übersetzen? Aber mit Vergnügen. Allerdings unter einer Voraussetzung. Und die wäre? Dass Sie sich nicht dauernd entschuldigen. Das erinnert ihn nämlich an seine Tante Marlies. Ach was. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, es ist so. Und dann wird er unglaublich giftig. Oh ja. Entschuldigung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn Sie mir sozusagen aus der Sonne gingen, könnte ich Ihnen sagen, wie spät es ist. Oh. Bin ich jetzt weit genug aus der Sonne? Abgesehen davon, dass unter dieser Markise, an diesem Swimmingpool, in diesem Hotel Henry keine Sonne ist, sind Sie durchaus aus der Sonne oder auch kurz vor 22:30. Kurz vor Schorle 2. Vielen Dank auch. Dann kann ich ja noch ein paar Mal zu mir und zurück. Jetzt dauert's mir aber zu lang. Mir auch. Kellner? Schrei doch nicht so. Doch. Kellner! Schon hinter Ihnen, die Herren. Zwei Schorlen. Die Firma dankt. Bezahlt wird später. Kein Problem, die Herren. Wie immer. Wer leiser schreit, kriegt schneller Schorle. Wer rascher trinkt, ist schneller leer. Wer lauter schreit, kriegt schneller Schorle? Komplett richtig. Abgesehen davon, dass es komplett falsch ist. Jetzt redest du, wie eine Frau denkt. Du spinnst. Nicht wirklich. Also, was ist? Prost. Prost. Es lebe der Urlaub, es lebe das männliche Denken. Gibt es auch ein anderes? Wo denkst du hin? Schau mal da drüben, der Vergeblichkeitsfanatiker. Wer? Na, der Turner. Oh, oh. Siehst du die Frau daneben? Hm? Klar. Aber die ist mir von der Hüfte abwärts zu rund. Besser als von der Hüfte aufwärts. Nee. Ich finde die aber ganz gut. Klar ist sie gut. Also. Na, trotzdem. Ja, die hat was. Lern nicht viel. Aber es ist wirklich was da. Ja, das finde ich schon auch. Was ja letztlich selten ist. Denn normal ist ja, dass nie was da ist. Richtig. Die warten auf Schauen. Was hast du da vorhin gesagt? Was? Ich rede, wie eine Frau denkt? Naja. Ja, war vielleicht etwas unscharf. Ja, wie denken Frauen? Weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall nicht so wie ich. Und wie du auch nicht. Würdest du nicht so sprechen, wie du sprichst? Ich spreche ja gar nicht. Letztendlich schaue ich, sehe ich nur. Naja, das ist ja auch das Einfachste. Finde ich nicht. Das ist doch das Weibliche an dir. Hast du eine Ahnung, wie Sehen anstrengend ist? So anstrengend, dass keine Frau es aushalten könnte. Was? Das Sehen. Und deshalb ist Sehen ja auch männlich. Wobei es auf die Art des Sehens ankommt. Ob neugierig oder erkenntnishungrig. Das ist keins von beidem mein Fall. Ich halte mich eher für erkenntnisdurstig. Wie soll ich das glauben? Sitzt vor deiner Schorle und guckst wie der Schöpfer auf die Schöpfung. Komm, hau rein! Gebockt! Als der Schöpfer der Schöpfung genug auf Adam geguckt hatte, ist ihm Eva vor die Linse gekommen. Und? Mit anderen Worten, siehst du die auf dem roten Handtuch? Wenn ich die geistig nicht schon längst abgehakt hätte, würde ich sie sehen. Dann hak sie wieder ein. Quatsch, die hat ja als eine Torte. Woran siehst du denn das? Am Umfeld. Ja, das ist doch nicht schlecht. Na eben. Was? Eine gute Frau liegt immer in einem schlechten Umfeld und eine schlechte immer in einem guten Mao Zedong über den Satz vom Widerspruch. Ich glaube, ich brauche einen Schnaps. Nicht vor der Dämmerung. Das ginge gegen unseren Vertrag. Okay. Pacta sunt servanda, vor allem im Urlaub. Wetten, die ist keine 20. Wer? Die Kleine da hinten. Welche Kleine da hinten? Die, neben der Großen. Die Rothaarige. Erstens ist sie nicht wirklich rothaarig und zweitens an die 30. Wetten das nicht? Dann geh doch hin und frag sie. Ja, das würde ich gemacht haben, wenn ich jünger wäre. Meinetwegen ist sie halt 20. Ich sagte an die 30. Auch recht. Reizt dich denn keine 20-Jährige? Nee, nicht die Bohne. Und darum wolltest du wetten? Naja, nicht wirklich. Aber Alter ist schon ein Thema. Stimmt, obwohl ich immer jünger werde. Du auch? Altern ist ein Zeichen von Jugend. Richtig. Wir altern nicht, weil wir so ruhig geworden sind. Also in einem gewissen Sinne weise. Und die Jugend altert, weil sie so unruhig ist. Der Drang zum Sturm ist das Vorrecht der Jugend. Was man von bestimmten Jungen ja nicht sagen kann. Eigentlich von den meisten nicht. Stimmt. Irgendwie macht mir die Hitze doch zu schaffen. Mir der Wind. Ach was. Liegt in beiden Fällen an dieser elenden Markise. Eindeutig im falschen Winkel angebracht. Naja, ich meine mit Hitze auch mehr die innere. Die innere? Ja, die Hitze fördert den Sexualgedanken. Dann ist es ja nur gut, dass es auch Wind gibt. Sag ich doch. Vielleicht solltest du die Augen schließen. Macht alles nur noch schlimmer. Dann trete ich ja ein ins Möglichkeitssehen. Ins Möglichkeitssehen? Ja, im Gegensatz zum Wirklichkeitssehen. Verstehe. Das erinnert mich an... Ans Erinnerungssehen. Ja, so kann man es nennen. Waren unsere Gläser nicht gerade noch voll? Waren sie. Das Elend des Wirklichkeitssehens. Dagegen freunde ich mich wieder mit der Möglichkeit an. Hm? Oder gibt es einen Grund, nicht noch zwei Schorle zu bestellen? Kein einziger. Außerdem steht die Assel günstig. Na, dann Mantau. Herr Kellner! Die Herren? Noch zwei Fuhren, bitte. Schon notiert, die Herren. Netter Kerl. Sag ich doch. Um Himmels Willen, schon wieder der Trockenschwimmer. Wer? Der mit der Uhrzeit. Der Entschuldigungsfanatiker? Ja, der. Alles, was recht ist, den kann ich jetzt nicht bedienen. Dann kriechen wir unter den Tisch. Ach, Quatsch. 11! Fast genau 11! Danke. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Entschuldigung. Großartig agiert. Dreht ab. Sag mal, spinnen die? Was? Ziehen die Markise hoch. Lassen die Sonne rein auf unsere Haut, auf unsere Köpfe. Ja, hätten wir auch zu Hause bleiben können. Das halte ich nicht aus. Werden wir aber aushalten. Heute schon. Was uns umbringt, macht uns auch nicht härter. Oh Gott. Sonne plus Urlaub ist schlimmer als Arbeit plus Regen. Ja, da müssen wir durch. Na schön. Meine Herren... Ihr Nationalgetränk. Danke, wir können's brauchen. Das glaube ich sofort. Eigentlich haben wir so nicht gewettet. Wie? Ja, dass die Markise aufgezogen wird. Das ist nämlich fast zu hart für uns. Aber wir gehen da durch. Sie sind selbst schuld daran, meine Herren, dass die Markise hochgezogen werden musste. Musste? Ja, die Frauen rund um den Swimmingpool wollen sie besser sehen können, meine Herren. Das ist ja ein Ding. Ja, wenn das so ist... Ich kann es nicht ändern, meine Herren. Irgendwie sorgen Sie hier für Aufregung. Keine Sorge, wir sind's gewohnt. Ist schon in Ordnung, mein Herr. Sehr netter Kerl, dieser Kellner. War mir von Anfang an klar. Sag mal, glaubst du das mit den Frauen? Natürlich. Wir sind das Denken als Attraktion. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Blank der Sonne ausgesetzt treten wir also jetzt, philosophisch gesprochen, dionysisch aus dem Schatten. Schicksal. Notwendigkeit. Was gibt es eigentlich nachher zu essen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der 10-jährige Missratene hat was von Gemüseauflauf erzählt. Mich schaudert. Mich schaudert überhaupt bei dem Gedanken an Essen bei dieser Sonnenstrahlung. Es gibt Leute, die werden von der Sonne geheilt. Ja, Todkranke vielleicht. Kerngesunde wie ich meiden jede Strahlung. Und alle zu heftigen Geräusche. Also müsstest du, kerngesund wie du bist, jetzt aufstehen und gehen. Unsinn. Wir haben mittlerweile eine Aufgabe höherer Natur. Na, endlich. Dein Gejammer ging mir schon auf die Nerven. Nicht einen Augenblick habe ich gejammert. Und falls ich gejammert haben sollte, habe ich nur gejammert, damit du siehst, wie unerträglich jedes Gejammere ist. Ach so. Schau mal, schau mal. Da hinten. Da hinten wartet eine Aufgabe höherer Natur. Wo? Welche? Die Blonde mit der Blinddarmnarbe und dem... Wie sagt man da bloß? Gegenteil vom Bikini. Einteiler. Ja, genau, stimmt, ja. Ja, was soll da warten? Eine Aufgabe? Ja, siehst du denn nicht, wie die herlinst? Sie steht am Eisstand und starrt uns an. Kurzsichtig. Was? Und außerdem mit einem Eis in der Hand lässt sich nicht denken. Und wir repräsentieren das Denken weiter nichts. Also ist sie keine Aufgabe? Nein. Ja, was denn dann? Ein Körper, der uns von unserer Aufgabe abhalten soll, nämlich streng zu denken. Irgendwie reizt mich dieser Einteiler aber doch. Bist du betrunken oder was? Wie im Gegenteil. Dann konzentrier dich auf das Wesentliche. Auf die Schorle. Zum Beispiel. Oh, scheiße, das Ding ist leer. Also. Haben wir das eben ausgetrunken? Klar. Denken macht durstig. Oder hat es die Sonne weggebrannt? Könnte sein. Die Sonne denkt mit. Also, eine Schorle könnte ich schon noch vertragen. Ich eher nicht. Oh, komm, komm. Eine, ja? Ach nee. Eine. Oh nee, wir sind schließlich im Urlaub. Ja, gerade, komm. Ich muss an meine Gesundheit denken. Ja, eben. Wie eben? Ja, wenn ich trinke, denke ich an meine Gesundheit. Wenn ich nicht trinke, dann vergesse ich sie. Sophist. Nein, Dialektiker. Also gut. Ich beuge mich. Also, zwei Schorle noch? Meinetwegen noch vier, wenn es der Gesundheit dient. Das siehst du mal, wozu eine gute Theorie und Methode nützlich sein können. Unsere Rede, sage ich doch. Im Grunde sind wir ja Theoretiker reinsten Wassers. Swimmingpool und überall. Klarheitsfanatiker. Und Praktiker. Der deutsche Idealismus kann einpacken, findest du nicht? Ja, sage ich doch. Seit der Zerschlagung des Materialismus sowjetischer Bauart eingepackt. Aber ohne Schorle ist unsere Weltsicht gewissermaßen eine Sicht ohne Brille. Gegen die Unschärfe. Wo ist die Assel? Keine Ahnung. Schätze, sie hat sich in der Sonne aufgelöst. Das wollen wir doch mal sehen. Kellner! Gut gebrüllt, Löwe. Kellner! Melden Sie sich! Komme gleich, meine Herren. Geduld. Geduld? Damit besiegt man doch nicht das Böse. Ja, aber warten ist auch eine Tugend. Ja, dein Wort in Kellners Ohr. Ich weiß nicht. Ohne Frauen ist die Welt nur halb so schön. Ja, ja. Aber wie wäre sie erst ohne Männer? Nicht auszudenken. Und doch macht mir die Hitze zu schaffen. Und mir der Wind. Ich find's jetzt plötzlich kalt hier. Könnte es sein, dass du nicht neben mir sitzt? Theoretisch, ja. Dann sitzt du nicht neben mir. Obgleich du ja nur hinschauen müsstest, um zu wissen, wer neben dir sitzt. Wie kann ich schauen, wenn ich denke? Großartig. Schau. Von weitem naht die Assel. Gelobt sei der Kellner, der laufen kann. Sag einmal, Hunger hast du keinen? Doch, schon. Also, dann bestellen wir jetzt zwei Schorle, die fördern den Hungerimpuls und damit das Denken des Mangels. Denn Mangel ist das wahre Haben. Noch zwei? Klar. Kein Problem, hab sie schon dabei. Alle Achtung, noch ein Denker. Auf Ihr Wohl, mein Herr. Und Kellner. Auf das Heben der Schorle, das gleichzeitig das Haben der Schorle ist. Prost. Das ist wirklich saukalt hier. Spinnst du? Das ist der heißeste Tag meines Lebens. Meiner ja auch. Trotzdem friere ich. Aber nicht mehr lange. Wie meinst du das? Augen rechts. Ja, Wahnsinn. Und? Frierst du noch? Keine Spur. Jetzt ist mir heiß und kalt gleichzeitig. Man möchte lieber wegsehen. Die reine Sünde. Reine Sünde ist ein schöner Widerspruch. Da hilft nur eins. Hinsehen. Genau. Siehst du die Lippe? Tatsächlich. Was für eine Lippe. Ich sag's dir. Bei den Frauen liegt es meistens an der Oberlippe. Interessant. Die Oberlippe gibt die Richtung an. Was? Ja, interessant ist dabei vor allem die kulturgeschichtliche Wandlung von der sinnlichen Unterlippe des 19. Jahrhunderts zur aggressiven Oberlippe des 3. Jahrtausends. Ist das jetzt noch Betrachtung oder ist das schon Theorie? Theorie? Natürlich. Ah ja. Verstehe. Sonnenklar. Sonnenklar, leider. Leider. Naja, die Sonne brennt erbarmungslos auf mein Hirn und ich nehme an, auf deines auch. Nach dem, was du so redest. Was heißt das, was ich so rede? Kannst du mir etwa nicht folgen? Doch, doch, das ist es ja gerade. Ich folge dir und sehe nicht mehr richtig. Da ist weit und breit keine Frau am Swimmingpool. Warum also das Brimborium um die Markise? Die reine Prüfung. Selbst wenn keine Frau sichtbar ist, heißt das noch lange nicht, dass keine da ist. Demnach wimmelt es hier von Frauen. Ja, es wimmelt. Es wimmelt. Aber vom Sehen kann überhaupt keine Rede sein. Kann keine Rede sein. Entweder ich rede oder ich sehe. Du, bei Frauen ist das natürlich anders. Naturgemäß, logisch. Wie bei Frauen eben immer alles anders ist. Immer anders sein muss. Sie können alles sein, nur nicht eindeutig. Außer im Nein sagen. Und selbst da nicht wirklich. Das Nein der Frauen ist niemals das Nein des Mannes. Und das liegt daran, dass Frauen sich nur im Plural bewegen. Also im Verschwommenen. Genau. Die können ja machen, was sie wollen. Sie kommen nie auf die Höhe des Singulars. Also auf die Höhe des Eindeutigen. Wie sie ja auch immer nur vom Wir sprechen können. Das ist klare Sache. Das Ich ist nämlich männlich. Ganz klare Sache. Ohr, noch zweimal dasselbe. Als könntest du Gedanken lesen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in Gedanken gelesen zu haben. Weil du dich nicht erinnern willst. Genau. Wollte ich, könnte ich. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Fängst du jetzt auch schon wie dieser Heckenschütze an? Nein, aber ich fürchte, wir sind längst der Zeit enteilt. 5 Schorle heißt, wir müssen längst beim Essen sein. Ich sage ja, du redest, wie eine Frau denkt. Jetzt hör aber auf damit, ja? Ja, müssen wir denn beim Essen sein? Nein. Na also. Bitte sehr, die Herren. Mann, danke. Mann, danke. Dürfte ich bitte kassieren? Ich werde gleich abgelöst. Na, nicht so eilig, junger Mann. Ja, mein Kollege und ich hatten gerade eine Meinungsverschiedenheit wegen der Uhrzeit. Es ist 12:01. Ja, hab ich Sie etwa nach der Uhrzeit gefragt? Ich dachte, mein Herr. Eben. Ist ja gründlich in die Hose gegangen, Ihr Denken. Und sagen Sie ihm bloß die Anzahl der Schorle, den Rest besorgen wir selber. Jeder von Ihnen 6, zusammen 12, mein Herr. 12? 6? Unmöglich. Der wäre ja schon beim Mittagsschlaf. Das ist tatsächlich unmöglich. Mein innerer Chronometer sagt eindeutig 5 pro Nase. Aber pass mal auf, da es 6 gewesen sein könnten, denke ich an gestern, ja? Könnten es 6 gewesen sein. Also 12 ist in Ordnung. Entschuldigung, 12 Schorle macht 48,50. Herr Ober, jetzt bringen Sie uns aber noch 2 schnelle Schorle. Sie meinen 2 kleine. Habe ich gesagt 2 kleine, will ich kleine, sage ich kleine. Also, wir bringen Sie uns schnell 2 schnelle. Sehr wohl, die Herren. Ist zu schön, wie der so davonläuft. Wie eine Assel. Ja, wie eine Assel, die trabt. Der Kellner muss laufen. Denn nur wer läuft, arbeitet. Hört doch endlich auf, immer wieder von Frauen anzufangen. Wie ist er denn der Kellner mit Frauen zu tun? Nichts, nur so. Eieiei. Prost. Prost. Was weg muss, muss weg. Bin schon wieder da. Hase und Igel. zwei schnelle Schorle. Ich sehe, Sie lernen auch schnell. Könnte ich jetzt bitte abkassieren? Insgesamt 14 Schorle, das macht 56 Zehn, die Herren. Es geht auf die Krankenkasse. Wir machen nämlich eine Kur. Ja, eine Kur des Denkens. Die zuweilen zu einer Kür des Denkens wird. Ich weiß, meine Herren. Also mit 56 Zehn sind Sie dabei. Ja, hier ist... Wo ist er? Hier ist ein 20er. Und hier ist noch ein 20er. Hast du einen 10er? Du keinen hast, aber ich auch keinen. Jene, komm, du legst schon hin. Nee, erst du. Ja, ich hab ja keinen. Aber ich... Entschuldigen Sie, aber ich hab's eilig, die Herren. Sie, das ist jetzt aber überhaupt keine Einstellung, ja? Warten ist das halbe Leben. So, hier ist mein 10er. Zerfliehende soll man nicht aufhalten. Dein 10er für mich, mein 20er für Sie, der Rest ist für Sparschwein. Vielen Dank, die Herren. Habe die Ehre. Was hat er? Die Ehre. Die Ehre? Kellner. Ja, ja, nur so ein Spruch. Ja, wenn ich einzig leiden kann, dann sind das Sprüche. Welche Geistesverwandtschaft. Ja. Prost, mein Lieber. Prost. Eigentlich habe ich keinen Hunger. Meinst du ich? Ja, aber was sein muss, muss sein. Schließlich geht's auf halb eins. Pacta sunt servanda. Das ist die Diktatur der Uhr. Sage das nicht. Folge der Zeit und sie gehört dir. Komm, Zeitkamerad. Korrekt. Also, trinken wir langsam aus. Halblang. Ich schätze, fast hätten wir was versäumt. Ich seh's. Gut. Dann sieh für mich mit, bei mir flimmert's vor Hitze. Ich wette, das ist Silikon. Und nicht so knapp. Da sehe ich wieder voll scharf. Du brauchst ja eine Röster. Eben nicht, das hält von allein. Du, ich habe mal gelesen, das soll unter bestimmten Umständen platzen. Nur in 10.000 Meter Höhe. Gut, dass wir nur 2,50 Meter über dem Meeresspiegel sitzen. Und auf dem 44. Breitengrad. Manchmal wäre ich am liebsten wieder zu Hause. Das ist einfach zu viel Silikon. Ja. Oder es ist auch einfach viel zu viel Hitze. Na gut, dass die Zeit vergeht. Und damit auch das Silikon. Nein, nicht wirklich. Nach ein paar Jahren wandert das Silikon in die Hüfte. Und wird zum Hüftgürtel. Oh, ja, mehr auch Schwimmreifen genannt. Dabei soll das Meerklima bei der Gürtelrose wahre Wunder wirken. Ja, was man von der da drüben aber nicht behaupten kann. Guck doch bloß mal, die hat doch Arme wie Würste. Schwamm drüber, mir ist endgültig die Arbeit vergangen. Mir auch. Aber dann müssen wir jetzt zu euch. Müssen wir. Also, essen. Wohl essen. Oder übel. Brustgenosse. Brust. Großartig, dass man den Durst nie löschen kann. Ein Glück. Das wäre das Ende. Eben. Nicht ganz zu denken, dass alles mal ein Ende hätte. Gut. Dann gehen wir endlich, damit wir nachher weitermachen können. Welch ein Urlaub. Groß durch Askese. Verzicht an allen Fronten. Und damit Reichtum des Geistes. Seit Jahren. Hm? Seit Jahren. Ja. Wurde nicht mehr so philosophiert. Und schon überhaupt nicht am Meer. Und erst recht nicht in dieser Hitze. Schutzlos dem gleißenden Licht ausgeliefert. Ja. Allesamt Bedingungen, die das Denken behindern. Die endlose Flachheit des Meeres. Die fehlende Kühle der Hitze. Die mangelnde Anwesenheit der Markise. Und trotzdem... Trotzdem... Das wahre Denken lässt sich nicht wirklich verhindern.